Wir sind die Meister, die Pixel verwandeln. Sandra und Matus in Neon erstrahlen. In unserer Bar, die Zeit bleibt stehen, wo Arcade-Träume durch die Nacht wehen. Arcades, lass die Spiele beginnen. Pinners, wo die Herzen gewinnen. Air-Hockey, mit jedem Treffer ein Schrei. Top-Skilliger, wir sind dabei, wir sind da. Alternative Welten hier, reborn wie nie. Turniere in Echtzeit, Spannung ist huge, wir streamen die Action, kein Ende in Sicht. Wir sind Sandra und Matus, wir sind das Retronom. Arcades, lass die Spiele beginnen, Pendos, wo die Herzen gewinnen. Air Hockey, mit jedem Treffer ein Schrei. Top-Skaliga, wir sind dabei. Und wenn die Lichter flackern, umarmt uns der Beat. Vergessen die Sorgen, das Leben so sweet. Wir ballern durch Level, verlieren die Wir sind die Meister, die Pixel verwandeln. Sandra und Matus in Neon erstrahlen. In unser Bauch.